Das ferne Land von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das ferne Land. Und das ist offenbar. Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein. Und ihre Farben sind so zart und fein. So zart und fein, wie sonst am Himmel nur der Abendröte allerletzte Spur an hellen Abenden im jungen Mai beim allerersten fernen Eulenschrei. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land. Er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß doch, wie es klingt und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er und er singt den Tod, die höchste Wonne und die tiefste Not, jedwede Lust und jeglich Herzeleid, die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Ich kenn das Land und weiß nicht, wo es liegt, und weiß es nicht, wohin der Vogel fliegt, und hörte von dem Bach das Rauschen kaum, der Blumenduft empfand ich nur im Traum. Im Traume nur sind einst sie mir erblüht, im Traum nur hörte ich des Vogels Lied, das Lied vom Leben und das Lied vom Tod, das Lied der Wonne und das Lied der Not. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sang der Vogel nur von Tod, sang mir ein Leben bitter und voll Not. Du weißt den Weg nach jenem Land, sag ja, dann ist das ferne, fremde Land so nah. Dann singt der Vogel nimmermehr von Tod und Not, dann blühen alle Blumen rot, so rosenrot. Ende von Das ferne Land, aufgenommen von Sonja.